1. Eins tags versa melton sich die Gottesohn vor Jahwe, und auch der Satan erstien unter ihnen, im sich vor Jahwe zu präsentieren. 2. Daraufhin fragte Jahwe den Satan nach seiner Herkunft, worauf diese erwidet, a komi von einem Streifzerguber die Erde, auf der o umherjwandet sei. 3. Jahwe fragte den Satan, eber Hiob, seinen Diener, beachtet habe, das auf Erden niemen den Jeeb, der so untadlig, riecht schaffen, Gottesfürchtigen dem Bosen abgenäht sei, Hiob holte weiterhin an seiner Integrität fest, obwohl der Satan Jahwe dazu verleitet hat, in grundlos zu vernichten. 4. Der Satan entgegnet Jahwe, das ein Mensch als, was er besitzt, für sein Leben hingeben wird. Nach dem Prinzip hort im hort. 5. Wenn du jedoch dein Hand ausstreckst und sein Gebein so i sein Fleisch antastest, wird a sich zwei Fellows offen von dir losigen. 6. Jahwe gestattet dem Satan daraufhin, Hiob in sein Gewalt zu nehmen, jedoch unter der Bedingung, sein Leben zu verschonen. 7. Daraufhin verliest der Satan Jahwe und schlug Hiob mit bosartigen Geschwuren, die sich von der Fassel bis zum Scheitel ausbreiteten. 8. Hiob nahm ein Tunschub, sich damit zu kratzen und setzte sich inmitten der Osche nieder. 9. Seine Frau fragte ihn, ebo immer noch an seiner Frömmigkeit festholt und forderte ihn auf, sich von Gott loszusagen und zu sterben. 10. Erwidert Sie read why ein Torikti Frau, denn wenn Sie das Gut von Gott angenommen hatten, sollten Sie dann nicht auch das Böse nehmen. Trotz all dieser Umstand sündigt Hiob nicht mit seinen Worten. 11. Als Hiobs drei Freund, Eliphaz aus Teman, Bildad aus Shuach und Zophar aus Namama, von all dem Unglück horten, das in getroffen hat, brachen Sie Jewels von ihrem Wohnort auf und verabredeten sich, gemeinsam zu im zu gehen, im a Beleid or zu drucken und in zu trusten. 12. Als Sie in aus einiger Entfernung erblickten, erkannten Sie in aufgrund sein Zustands nicht wieder, daraufhin begannen Sie laut zu weinen, zerrissen ihr Gewande und warfen Staub auf ihr Haupte als Zeichen ihrer Trauer. 13. Sie saßen daraufhin sieben Tage und sieben Nächte lang schweigen bei im auf dem Boden, das Sie erkannten, das sein Lied über uns groß war.